Laut Meldungen der südkoreanischen Internetzeitung Tongnews hielten die südkoreanischen Opfer der Sexualsklaverei der japanischen Armee und Bürger aller Kreise und Schichten am 4. Januar vor der japanischen Botschaft in Seoul die erste Mittwochskundgebung des Jahres. Auf der Kundgebung warfen die Redner der angeklagten Präsidentin Park Geun-hye vor, ihre Missetaten frech zu ignorieren, anstatt alle Verantwortung auf sich zu nehmen und um Entschuldigung zu bitten. Die Demonstranten bekundeten ihren Willen für die Abschaffung der Vereinbarung über die Sexualsklaverei der japanischen Armee und die offizielle Entschuldigung der Behörden für die juristische Entschädigung durch Japan und für eine Welt ohne Krieg und Gewalt und für eine friedliche Zukunft weiterzukämpfen.